Jesus Maria, jetzt bin ich vielleicht erschrocken. Jetzt hat's da im Gebüsch geknackt. Jetzt hab ich schon gedacht, das ist wieder so ein Filou, einer von denen Spitzbuben, die wo sie da allweil umeinander treiben. Na, da bin ich ja beruhigt, dass Sie das sind. Sie habe ich ja schon öfter im Park gesehen. Wollen Sie einer nicht hinsitzen? Einen Platz an der Sonne. Das ist meine derzeitige Lieblingsbank da. Wenn die Sonne scheint, dann sitze ich da. Sonst schon auch einmal, wenn es warm genug ist. Aber wenn die Sonne scheint, dann halte ich meinen Kopf so zurück. Vielleicht ist einer das schon einmal aufgefallen. Das ist nämlich wegen meinen Bronchien. Versteht's? Da spürt man so richtig, wie die Wärme eindringt. Das ist richtig homöopathisch, ist das. Eigentlich ist ja nicht richtig, dass ich immer so allein da sitze. Als Frau, meine ich. Weil es nämlich da in der Gegend nicht ganz geheuer ist. Drum war ich auch vorher so erschrocken, wie Sie dahergekommen sind. Schon wieder einer von denen Filous, die da auf den Strich gingen, habe ich mir gedacht. Gerade in so einem Park, da treiben sie die doch gern umeinander und schauen, dass anständige Frauen da Schreck erkennen. Und Gewaltanwendung, das gibt's da auch. Deswegen will ich auch keine aus dem Heim mitgehen, wenn ich sage, geh mal im Park ein bisschen. Da streiken die. Aber ich kann mich nicht aufhalten lassen. Ich kann nicht den ganzen Tag drin sitzen, das halte ich nicht aus. Außer nix wie außer, das ist meine Devisen, wenn nicht gerade das Sauerwetter ist. Im Zimmer, da halte ich schon gleich gar nicht aus. Es ist leider durch meine Zimmergenossin so. Also, das ist eine Frau, das ist eigentlich eine Zumutung. Ich will mich nicht weiter drüber auslassen, aber kurz gesagt, mir stinkt's. Und das ist nicht bloß so gesagt. Es stinkt wirklich. Und wir. Aber ich will mich nicht weiter auslassen, das ist ein Kapitel für sich. Ich bin auf jeden Fall immer froh, wenn ich raus kann aus dem Zimmer und aus dem Heim. Ich wohne da hinten in dem Altersheim jetzt schon 6 Jahre und 4 davon mit derer. Aber ich will da keinen Namen nennen. Ich sag bloß immer Skunk von derer. Sie wissen ja, was das ist. So ein amerikanisch Stinktier im Wilden Westen. Ich hab da mein Gebiet, aber so richtig seine Ruhe hat man hier auch nicht. Wenn man in der Früh Zeitung liest, das ist ja erschütternd. Ich hab bald das Gefühl, die halbe Welt ist Unterwelt. Man kann auch sagen, die halbe Welt ist Halbwelt. Nix wie Gewalttätigkeiten, Mord und Unzucht. Da wird der Taxifahrer umgelegt, da werden sie sich an junge Mädel vergreifen. Gerade in die Unsittlichkeiten, da stehen wir ganz groß da. Das hat mir Frau Kommissarin selber gesagt. Ich hab da nämlich so einen Fall gehabt, das habe ich persönlich da erlebt. Nicht auf der Bank, aber in dem Park. Deswegen hat das schon seine Gründe, dass ich gerade so erschrocken bin. Und deswegen habe ich auch immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich da so allein sitze. Aber was soll ich machen? Ich kann da nicht den ganzen Tag im Zimmer sitzen, wie der Skunk da. Und im Heim da halt es auch nicht aus. Ich bin mehr ein Einzelgänger. Und ich brauche das, die frische Luft. Und Sonne wegen den Bronchien. Sonst kriege ich keine Luft mehr. Der Doktor, der hat mir ausgelacht. Liebe Frau Benzberg, hat er gesagt, eine Bronchien sind doch wieder bildschön. Was wollen Sie denn? Ja, von wegen. Und was rasselt da allweil so? Aber ich bin ja bloß ein Kassenpatient. Da reißt sich kein Arzt an Haxen aus. Und der Heimleitung habe ich das auch unterbreitet. Ich habe gesagt, ich bin wegen meinen Bronchien in Gefahr. Und ich kann es deswegen nicht vertragen, dass ich mit einer Frau zusammenlebe, die wo mich in der Beziehung schwer belastet. So habe ich das ausgedrückt. Ich hab ja nicht schreiben können, das Weibsbild, das stinkt. Das stinkt wie ein alter Fisch. Und den Kass, den legt die auf die Heizung, dass er reif wird. Und das nicht bloß mit den Stinker, Mainzer und sowas oder Rockfuhr. Nein, Da legt die sogar einen Scherbe auf. Das heißt doch eigentlich Frischraumkäse. Und das habe ich dir auch gesagt, 100 Mal und mehr. Frischraumkäse, den muss man frisch essen. Den kannst du nicht auf die Heizung legen, bis das er stinkt und gelb wird. Das ist doch eine Sauerei, erster Klasse. Das kannst du einem zivilisierten Menschen nicht zumuten. Da habe ich mich energisch beschwert. Und dann ist das 6 Tage gut gegangen und da hat das schon wieder ihren Käse irgendwo versteckt. Unterm Bett, hinterm Papierkorb, oben auf dem Schrank, hinter der Heizung. Ich hab bald das Gefühl, dass sich das schon in dem ganzen Gebäude festsetzt, der Gestank. Da heraus, da ist Luft sauber. Das ist direkt unheimlich gut für meine Brunchen. Aber so ganz hundertprozentig tut man sich da als alleinstehende Frau auch nicht fühlen. Ich mein immer die Leute, die einen schief anschauen, wenn ich da so allein sitze. Aber so eine alte Schadecken, wer tut denn da noch drauf spekulieren? Aus dem Alter sind wir ja raus. Ich heiß ja nicht Sarah. Aber das sagt man alles so. Also. Für die Perversen da, da sind wir immer noch interessant genug. Die schleichen doch immer nur umeinander und suchen sie ihr Opfer. Deswegen bin ich ja gerade so erschrocken. Ich meine, da hat sich schon wieder einer durchs Gebüsch an mir angemacht. Und jetzt lass der Tosen aber. Aber von sowas, da wollen wir jetzt lieber nicht reden. Dafür ist weder viel Ski. Sie erlauben, dass ich beim Reden Kopf so hoch halt wie so eine Sonnenanbeterin. Das ist am besten für meine Brunchen. Richtig lindernd. Wenn ich bloß schon was krähen sich, da wird's mir schon besser. Ich bin ein Mensch, der braucht einfach was Kräns. Eigentlich haben wir ja auch einen Garten im Heim. Also am Heim. Ein bisschen klar, so ein schmales Handtuch, aber grä. Schön grä. Mit Bänke und Blumen. Alles richtig. Aber trotzdem, da sitze ich nicht gern. Da ist man, verstehen Sie, man ist da bloß so unter sich. Man sieht sie von in der Früh bis auf die Nacht und dann auch noch im Garten. Und die ganze Zeit die Rederei über Gesundheit. Die eine hat einen künstlichen Darmverschluss unter der Gürtellinie. Da hat die so ein Backerl, einen Plastikbeutel oder sowas. Und das klappt auch nicht immer. Aber das ist so ihr Leib- und Magenthema. Das kann ich ja verstehen. Aber man muss auch Verständnis haben dafür, dass mich das nicht so interessiert, dass ich mir jeden Tag das Neueste drüber anhören muss. Und die andere hat ein Nervenleiden und Rheuma und Rheuma und Rheuma. Und bei einem anderen tut das Herz nicht mehr so richtig. Da klappert alles, was nur gerade klappern kann. Und da drüber reden die den ganzen Tag. Ich kann das bald nicht mehr hören. Ich meine immer, das kann übertragbar sein, dass das eines Tages irgendwie auf mich überspringt. Und ich muss sehen, dass ich mit meinem eigenen Corpus Delicti in Ordnung komme. Und dann die ganzen Medikamente, der Medikamentenmissbrauch. Wenn ich da so sehe, was da manchmal einer allein Medikamente frisst, das ist doch alles Chemie. Da hat der Körper doch Arbeit damit. Aber die fressen das, als wenn es Gürtel waren. Und wenn das rezeptpflichtig ist und die kriegen es nicht, nachher beschaffen sie es unter der Hand. So im Tauschverfahren. Gib du mir, geb ich dir. Da kann der Doktor sagen, was er will. Das wird gefressen. Ich kenne da eine Frau, die ist 58. Die ist nicht bei uns im Heim, die ist noch verheiratet. Und eines Tages, da hat die was von der Pille gelesen. Und schon läuft's zum Doktor, zum Frauenarzt und sagt zu ihm, bittchen her, so und so, verschreib's mir die Pille. Da fängt der Doktor an und lacht und sagt, liebe Frau, das ist doch bei einer nicht mehr nötig. Und da sagt die, doch, Ich hab das gelesen in einer Illustrierten, dass man auch in meinem Alter unter Umständen noch Kinder kriegen kann. Darauf sagt der Doktor, also, wenn es einer beruhigt, nachher untersuche ich einer in der Hinsicht. Und er tut das. Das Resultat war eindeutig. Und die Frau geht. 8 Tage später ist die Frau schon wieder beim Doktor. Sie hat sich das nochmal überlegt, aber das ist doch in der Zeitung gestanden oder in der Zeitschrift. Ich weiß nicht, wie die das gesagt hat. Bitte verschreiben Sie mir Pille. Da sagt der Doktor, liebe Frau, das ist vorbei. Sie kriegen keine Kinder mehr. Sie sind ja nicht Sarah. Ja, sagt die Frau, mein Mo, der hat mir auch ausgelacht, aber das kann doch keiner so genau wissen, ob das vorbei ist, sagt der Doktor. Ich hab's einer doch gesagt. Ja, sicher, sagt sie, aber das darf mich mehr beruhigen, wenn ich die Pille krieg. Da untersucht's der Doktor noch einmal und sagt, wenn's wollen, können sie das auch schriftlich haben. Sie kriegen keine Kinder mehr. Und 14 Tage drauf kommt schon wieder. Herr Doktor, ich hab das nur einmal gelesen. Ich mein, das war doch möglich. Da kriegt der Doktor aber einen Hass. Wen glauben Sie denn mehr, sagt er. Der ärztlichen Autorität oder dem Wochenblattl? Wenn Sie nur einmal deswegen herkommen, nachher lass ich einen nach Haar einliefern. Ja, sagt die Frau. Das hat mein Mo auch schon gesagt. Die bringen die noch ins Irrenhaus. Das ist da im Heim, meine. Wir in einem Wartezimmer beim Doktor. Wir sind da so richtig in einem Wartestand, will ich einmal sagen. Das ist mir erst ganz klar geworden, wie so eine Kollegin mit einem Zeitungsartikel dahergekommen ist, über die Situation des Alters in unserer Welt. Ich will mich da nicht drauf festlegen, ob das genauer so geheißen hat, aber so ungefähr. Das haben wir lang diskutiert, aber was da gestanden ist, das stimmt einfach. In Berlin zum Beispiel, da sind 20% von der Bevölkerung Rentner, also in Rentneralter. Das kommt durch die moderne Medizin und die sanitären Einrichtungen. Die Leute werden viel älter als wir früher. Und die müsst ihr junge Leute alle miternähren von der Steuer. Aber das wissen die meisten gar nicht. Die merken das überhaupt nicht. Die meinen, Steuern, die gehen bloß drauf, für Straßenbaukosten und Starfighter, wo einer nach dem anderen abstürzt. Nein, ihr zahlt auch für die alten Leute und das wird immer mehr. Und trotzdem tut die Öffentlichkeit das nicht diskutieren. Ich meine das nicht bezüglich am Geld, das muss sein. Aber generell, die Öffentlichkeit tut immer so, als wenn man mir gar nicht da waren. Die stopfen uns ins Altersheim und meinen, dass damit alles erledigt ist. Und das ist bitter. Sicher, die sind alle nicht zu uns, das Personal. Die pflegen uns gut, bestimmt. Aber wissen Sie, eigentlich warten die ja bloß drauf, dass wir abkratzen. Wir haben ja keinen praktischen Wert mehr. Oder meinen Sie, die Jugend, die darf uns noch brauchen? Das ist für die gar nicht da. Das Alter mit seinen Sorgen und Problemen. Ich meine, solange wie ich noch jung war, da hat mich das auch nicht interessiert. Alte Leute rennen schmarrn. Aber jetzt, wo man selber alt und unnütz geworden ist, da ist das das Schlimme. Dass wir gar keinen praktischen Wert mehr haben. Wir sind da so richtig in einem Iglu, oder wie man das heißt. Aber man sollte doch meinen, dass die jungen Leute das wissen sollen. Dass die da auch mal landen, aber das deren die ignorieren. Wir sind in einem Wartestand. Wir werden zu Tode gefiedert. So ist es. Aber damit will ich einen nicht behelligen, dafür ist das Wetter viel schön. In meinem Alter, da ist es mit dem Appetit ja nicht mehr so. Ich passe auch immer auf, dass es nicht schwer ist. Ich gehe da lieber und hole mir einen Joghurt für auf die Nacht, als dass ich da alle Butterbrote auf is. Wenn ich da bloß so denke, was da manche nur so verschlingen, in der Beziehung ist ja meine Zimmerkollegin unschlagbar. Die haut sie auf die Nacht nur einmal einen Ranzen so voll und nachher in der Nacht, in der Geisterstund, da fängt schon wieder an und sucht umeinander und macht sie noch ein Butterbrot. Ohne das kann's nicht leben, sagt's. Früher, da hat's auch noch ganz ungeniert das Licht aufgeschaltet und ist da auch so umeinander gegangen. Aber das habe ich dir austrieben. Das kann ich auch noch sagen. Es dauert ja immer so lang, bis unser Ohren schlafen kann. Und kaum ist man da so richtig im Morpheus Armen, da fängt die an und quietscht mit dem Bett und läuft umeinander und macht's Licht auf. Das habe ich mir aber verbeten. Jetzt macht's das mit einer Taschenlampe. Da tut's jetzt mit dem Licht umeinander fahren und macht sie das Butterbrot. Und wenn die Butter stark ist, wie man auch so sagt, als er ranzig ist, das macht er auch nichts. Und dann fingerdicken Käse drauf. Und der Käse, der muss voll reif sein. Und das ist die größte Gemeinheit überhaupt. Meistens kriegen wir ja nur frische Käse, Streichkäse, Schärwe und so. Und das nimmt die mit, das tut sie sich bei Kolleginnen auch noch einsammeln, die das nicht essen. Oder eintauschen gegen Wurstaufschnitt. Und dann nimmt sie das mit in unser Zimmer. Ausgerechnet in unser Zimmer. Und tut das auf die Heizung legen im Winter, wenn ich nicht aufpasse, damit der das richtige Aroma kriegt. Ich kann einer sagen, das habe ich der austrieben. Aber jetzt tut sie einen Käse ins Nachtschrankel rein und sperrt's ab. Oder im Spind oder obendrauf. Oder hinter meine Blumentöpfe, die wo ich ja extra hege und pflege, dass die Luft verbessern. Das benutzt die als Versteck. Das ist doch schon langsam krankhaft, oder? Da kommen wir manchmal grad wie ein Detektiv vor, wie ein Spürhund. Ich find das Zeug überall. Neulich habe ich sogar einen Käse in einem Aktenordner gefunden. Die sammelt da Artikel aus Zeitungen und so und den ganzen Bett, das ist alles gestopft voll drunter von dem Zeug. Über Städte und Länder dort zusammen 20 Aktenordner. Die hat noch nie nachgeschaut, aber gesammelt muss werden. Und einmal hat es da einen Käse drin versteckt. Das war ein bisschen zu lang, das hat selber vergessen. Da habe ich aber einen Geruch geschlagen. Da habe ich beantragt, dass der ganze Krempel raus muss. Und nach langem Hin und Her ist das denn auch passiert. Die haben das in der Mittagszeit gemacht, wegen der Diskretion, weil das ja Privatbesitz war, was die da in Gang ausgebreitet hat. Und dann jeden Aktenordner hat es verteidigt wie eine Löwin ihre Junge. Da hat die eine Blärerei gemacht, den brauche ich aber, den brauche ich ganz unbedingt, der auch und der ebenfalls. Wenn es nach der gegangen war, da hätte ich das ganze Zeug wieder unter das Bett da und nichts hätte sich geändert. Aber ich habe ja die Heimleitung richtig präpariert, da waren sie denn unnachsichtig. 8 Aktenordner haben sie ihr zugestanden und das andere Klump ist in eine große Kiste reingekommen. Und die haben's im Keller deponiert. Ich mein, 8 Aktenordner, das ist doch mehr wie genug. Da hab ich noch aber genug damit, dass ich das kontrolliere, wenn der einmal fort ist. Wenn's nach mir gegangen war, da hätten wir das ganze Zeug auf dem Hof runtergeschmissen, einen Kanister Benzin drüber, ein Zündheizl hin und alles war verbrennt. Benzin drauf, ein Feuerl hin und so richtig in Flammen aufgegangen. Aber von wem? Frieden und Eintracht wiederhergestellt, wie die Heimleitung gesagt hat. Da hat die angefangen und wollte mir schikanieren nach Strich und Faden. Ich müsse auch die Hälfte von meinen Pflanzen abgeben. Ja, so weit kommt's nur. Für was habe ich denn die Pflanzen im Zimmer aufgezogen? Damit sie einen Sauerstoff machen gegen den Gestank, den die macht. Das muss doch neutralisiert werden. Und dafür habe ich mir die Blumenbank angeschafft fürs teure Geld. Und weil ich ein Mensch bin, der Gräuer braucht. Und das darf man das streitig machen. Das will man die abspenstig machen, die alte Schnallen vom Viktualienmarkt. Die Hälfte raus! Ja, ja, so weit kommt's noch. Ich hab so viel Blärmertöpf wie auf die Blumenbank aufgegangen. Nicht mehr und nicht weniger. Und mehr kommt in das Zimmer nicht rein. Das war von Anfang an klar festgelegt mit der Heimleitung. Und weniger auch nicht. Soll sie doch frei, dass da was ist, was ihrem Gestank kompensieren tut? Da gehe ich keinen Schritt zurück und wenn sie dir den Teufel verschreibt. Pflanzen bleiben drin. Das gebe derer schriftlich auf Stempelpapier. Pflanzen bleiben drin. Das sind meine Pflanzen, die hab ich großgezogen. Da lass ich nix drauf kommen. Die soll bloß aufpassen. Die hab ich schon lang im Visier, alte Mistkäfer. Also, ich hau doch bei jeder Gelegenheit das Gib ab. Das können sie mir glauben. Wenn man doch wenigstens ein bisschen ein besseres Gefühl hätte. Ich hab immer Angst, da passiert was. Wie sie gekommen sind, und es hat im Gebüsch knackt, da hab ich schon gedacht, der nächste Fall. Es sind ja nicht bloß die ganzen Saubären. Es passiert ja auch in anderer Beziehung nur. Da kannst Zeitung aufschlagen, wo's du willst. Nix wie Gewalt und Verbrechen. Und es macht auch vor uns nicht halt. Im Gegenteil, sogar in unsere Kreise. Also das war furchtbar, wie ich das gelesen hab. Dass da in einem Stift die eine Frau die andere verbrannt hat. Im Bett. Und dann hat sie auch noch mit dem Krückstock aufgekaut. Immer aufgekaut, bis das die kaputt war. Das kann man sich gar nicht ausdenken. Also, es passiert wirklich nur. Nur. Aber ich kann doch nicht den ganzen Tag im Heim bleiben. Ich bin doch mit der Viktualienmarkt-Schnallen im Zimmer. Oder ich sitze mich mit den anderen zusammen und es werden medizinische Probleme diskutiert. Da wird man krank davon. Es gibt natürlich hier und da auch eine Kollegin, mit der kann ich mich dann auch ein bisschen allgemeingültiger unterhalten. Aber die gingen ja nicht mit da außer. Einmal, das war im September 65, da habe ich eine Frau so weit gehabt, dass mit mir rausgegangen ist im Park. Und ein paar Mal ist auch gut gegangen. Ich hab mir schon gedacht, das spielt sich ein, zwei Frauen deren die nicht belästigen. Und da passiert Folgendes. Es war so ein Army, das hab ich gleich an der Hose gesehen, das Kacke von den Soldaten. Und der läuft da so an der Bank vorbei. Eine andere Bank ist ja klar, wo ich seitdem naturgemäß nicht mehr sitze. Und ich mein, der macht Waldlauf. Gut. Und wir unterhalten uns weiter, so wie jetzt. Aber ich sag kaum ein paar Sätze, da kommt der schon wieder. Ich hab gemeint, da hinten war dem sein Wendepunkt. Jetzt läuft er zurück. Und prompt kommt das dritte Mal vorbei. Da war ich schon alarmiert. Meine Kollegin, das war so eine Ängstliche, die sieht nichts, wenn's nichts sehen will. Und die habe deswegen auf den Army aufmerksam gemacht. Ich hab gesagt, pass auf, da stimmt was nicht. Und prompt läuft der wieder vorbei, hin und her, immer an der Bank vorbei. Sie können mir glauben, dass ich den genau im Auge gehalten hab. Nicht so direkt, verstehen's? Bloß so in die Augenwinkel, Da hab ihn genau beobachtet. Und wie der neben dem Baum, gell, daneben, wie er da so feierlich seine Hosen runtergelassen hat, so ganz feierlich, so hab ich laut geschrien, der Depik, hab ich geschrien, der Depik, Imbezil, alle hopp, pervers, alle hopp. Wissen Sie, ich kann noch ein bisschen Englisch aus der Besatzungszeit damals. Ui, der hat vielleicht seine Hosen aufgezogen und hat einen Blitzstart gemacht und war nicht mehr gesehen. Ich hab dann den Berg für eine Zeit gemieden, aber ich brauch das gesundheitlich. Ich bin nämlich ein schwerer Asthmatiker gewesen. Und seitdem ich so viel wie möglich an der frischen Luft bin, da hab ich keine Anfälle mehr. Einen letzten Anfall hab ich am 26. Januar 66 gehabt. Das sind etwa mehr wie 5 Jahre. 5,5 Jahre. Wir haben jetzt Juni. Und in der Zeit hab ich keine Anfälle mehr gehabt. Aber davor. Also das kann sich keiner vorstellen, der das nicht am eigenen Leib miterlebt hat. Das kommt wie geflogen und zack, dreht's da die Luft ab. Das ist, als wenn ein Stück Wäsch ausgerungen wird. So dreht es da im Hals die Luft ab. Zack. Da hast du Todesangst. Da kriegst du einen Todesschweiß auf der Stirn. Da meinst, jetzt geht's über den Jordan. Und nix hat geholfen. Nix. Ich hab bestimmt eine ganze Badwanne voll Medikamente gefressen. Es hat alles nichts genutzt. Da habe ich eine Medikamentenkur gemacht im April 1961. Die hat 172 Mark gekostet. Und nichts hat es genutzt. Ich habe immer bloß Bauchweh von den Medikamenten gekriegt. Und das Herz, das hat es auch schwer angegriffen. Herr Dr. Müller-Behring, habe ich da meinen Arzt gesagt, ich halte es nicht mehr raus. Und eines Tages habe ich dann einen Herrn Badl getroffen, der ist gerade vom Finanzamt daher geheicht. Der hat das auch gehabt. Und der hat mich auf die natürlichen Mittel verwiesen und einen entsprechenden Arzt dazu. Das war der Dr. Weininger. Und der hat gesagt, Huflattich rauchen. Da habe ich mir Pfeifen gekauft und habe den schwarzen, zusammendruckten Huflattich reingesteckt. Und jeden Abend habe ich das Zeug geraucht. Und Gemüse habe ich mir auch gekocht von dem Huflattich. Es gibt Sachen, die schmecken besser, aber es gibt auch Sachen, die schmecken schlimmer. Ich war bei einem gewissen Dr. Arnolds in Behandlung und der hat mir eine eigene Mischung gegeben. Das war aber zu viel. Herr Doktor, habe ich zu dem gesagt, das schmeckt ja, Sie erlauben, dass es klar sagt, das schmeckt ja wie eine Affenscheiße. Da fängt der Hund lacht und sagt, Frau Benzberg, haben Sie denn schon mal sowas gegessen? Ich sag, nein, Herr Doktor, aber so stelle ich mir's vor. Das Rezept hat mir der nimmer verschrieben. Ich hab immer nähere Beziehung zu den Pflanzen. Dafür habe ich es auch im Zimmer, auf der Pflanzenbank. Und das tut die bekämpfen. Können Sie das verstehen? Da kann ich machen, was ich will, demogiert sie. Und wenn ich fort bin im Winter, da reißt das Fenster auf. Die tut sonst nicht liften, die tut bloß stinken. Aber da reißt das Fenster auf, sperrangelweit, bis das Blattl fleckig werden und vergrüben. Ich habe mir erlaubt, eine Zigarette zu rauchen, Frau Benzberg, sagt das Mistviech. Und da Sie so geruchsempfindlich sind, habe ich daraufhin gelüftet, falls Sie nichts dagegen haben. Falls ich nichts dagegen habe, ja, ja. Und dann so aus Versehen am Pflanzentisch vorbeistreife, dass so ein Blattl abbricht, so ganz aus Versehen. Dies ist ja auch kein Treibhaus, werte Frau Benzberg. Also wenn ich Kund wäre wollt, der da das heimzahlen. Auf Heller und Pfennig. So eine Person, das ist doch eine Zumutung. Bei der gibt's bloß ein Wort. Und das ist Reimer, Reimer und nur mal Reimer. Das fängt mit Reimer in der Früh an und Reimer zum Mittag und zum Kaffee. Und obens Reimer und nachts Reimer und Reimer Binden und Reimer Jackerl und Reimer Pulverl. Nix wie Reimer im Winter wie im Sommer. Und das geht so über Jahre so hin. Und jetzt das zweite Wort ist Reimer. Da setzt sie die hin und tut sie nimmer rühren. Ich darf mich heute nicht bewegen, Frau Benzberg. Das geht mir wieder durch den ganzen Körper bis in die Zehen. Aber in der Nacht zum Butterbrot machen, da kann es umeinander laufen. Da geht's nachher wieder. Und tagsüber, da ist die nicht rauszukriegen. Da sitzt sie und qualmt Pfeiferkopf und laboriert mit heißen Umschlägen und mit einem elektrischen Heizkissen und Kabiskumpaste. Und am liebsten tat sie sich einen halben Tag in so Moorbäder suhlen, damit es aus dem Gestank überhaupt nicht mehr rauskommt. Da hätte ich nachher so ein Moorleich im Zimmer. Mensch, mit der bin ich vielleicht geschlagen, wenn's bloß wenigstens einmal so richtig in Kur gehen tat. Und ich hätte einmal ein bisschen der Ruhe für ein paar Wochen. Aber so schlimm ist es bei dir nicht. Sonst hätt's der Doktor schon längst geschickt. Aber lamentieren, das kann's und wir. Und nix wird gemacht im Zimmer. Da hängt die alte Weiberhosen umeinander, kaum dass man im Zimmer ist. Und das Bettzeigel, das wird ja regelmäßig gewechselt vom Heim aus. Aber ich weiß nicht, wie die das macht. Das schaut immer aus wie durch einen Entenarsch gezogen. Die Heilsäume und so, es ist furchtbar. Ich denk halt jetzt so für mich, das ganze Zeug, das ganze Klumpzeug, Zäume und Däpferl, das müsset man, wenn die einmal fort ist, rauswerfen. Das Bettzeigel auch und die alten Schlüpfer und das ganze Zeug. Alles raus und Benzin auf, einen ganzen Kanister Benzin drauf und Zündhölzel hin und wumm. Und dann das ganze Zimmer ausreichern, aber gründlich. Und dann war das endlich menschenwürdig, wenn die nicht war. Ich tat mich so manche Tag im Zimmer aufhalten. Ich tat mich da ans Fenster sitzen, da war kein Wind und nix. Und da hat mir Bronchien bescheinen lassen, ohne dass ich aufpassen muss. Da kann einer sein, der wo mich schon wieder belästigen will. Wenn's nicht gerade so shit, dass man keinen Hund mehr vor die Tür jagt, sitze ich da Tag für Tag. Aber ich muss einer sagen, seitdem mir das passiert ist, da hab ich keine rechte Ruhe mehr. Da ist immer was gespannt in mir, so in Alarmbereitschaft. Sie können jetzt natürlich sagen, ich bin schon 100 Mal da gesessen und mir ist was passiert. Stimmt. Gebe ohne weiteres zu. Aber ein gebranntes Kind, sie wissen schon, und mich haben die in der Beziehung 2 Mal gebrannt. Und das hat mir auch die Polizeikommissarin bestätigt. Dass in der Beziehung das Revier hier, dass das von der Polizei gefürchtet ist. Da habe ich ja wirklich und wahrhaftig ausreichende Erfahrungen gemacht. Das sind keine Hirngespinste, wie Sie vielleicht da denken. Das sind Realitäten. Ich habe nämlich genauso gesessen wie gerade. Die Augen zu und den Kopf so zurück, dass die Sonne meine Bronchien anstrahlt. Und auf einmal, da höre ich was knacken, genau so wie vorher, wie ich sie gehört habe. Deswegen habe ich da ja auch gedacht, jetzt fängt das Spiel schon wieder an. Das war genau die gleiche Situation, möchte ich einmal sagen. Es hat also knackt und ich denke, was knacken da so? Und mach die Augen auf und schau auf die Seiten, so nach der Seite. Und was sehe, da steht doch wirklich einer und hat Hosen überlassen. Und die Augen hat er so raus, so richtige Glubschaugen. Die sehen ja alle so blöd aus dabei. Und dann das Unanständige da, was er gezeigt hat. Ich hab geschrien, wie er noch nie geschrien hat, seit ich lebe. Ich hab geschrien, du Sittlichkeitsverbrecher, du Schnei, tu deine Hosen auf und hau bloß ab. Und der hat auch gleich kehrt gemacht und hat sich die Hosen aufgezogen und ist einen Hang aufgelaufen. Und ich hab immer weiter geschrien, damit, dass er endgültig verschwindet. Und da kommt der Hund, und wo ein Hund ist, habe ich mir gesagt, da kann der Herr nicht weit sein. Und da kommt auch der Doktor Walders und hat sich gleich erkundigt, warum ich so schrei. Was ist denn passiert, Frau Binsberg, hat er gleich gefragt. Und da habe ich ihm das alles erzählt. Da sagt er gleich, anzeigen. Den müssen Sie unbedingt anzeigen, Frau Binsberg. Das ist ja leicht gesagt, aber das wir und wo. Aber er war so freundlich und hat für mich die Kriminalpolizei angerufen. Und wie ich schon denke, es passiert doch nichts, die haben das zu den Akten gelegt, da kommt eine Kriminalinspektorin, die kommt also zu mir ins Heim und hat eine Mappe gehabt mit rund 200 Verdächtigen, alle in der Beziehung. Männer zwischen 7 und 70, hätte ich fast gesagt. Alle zweimal aufgenommen. Von vorn und von der Seite. Und immer Gesichter so greislich, die Augen aufgerissen vom Blitzlicht oder so. Also, ich hab denjenigen nicht erkannt. Leider nicht. Ich hab den in meinem Todesschrecken auch nicht so genau angeschaut. Nur das Unanständige da und die Glubschaugen. Und hoher, also, die waren zurückgekampet und das Alter, also, das wird so Mittelalter gewesen sein. Mehr habe ich nicht sagen können, so leid es mir da hat. Aber bei der Gelegenheit, da hat mir die Inspektorin gesagt, vertraulich, dass die Gegend in der Beziehung gefürchtet ist. Aber einen ganzen Tag im Heim, das ist auch nichts für die Frau Binsberg. Also das taugt generell nichts. So alte Leute unter sich. Das ist da so richtig abgeschlossen von der Außenwelt. Das ist ein Wartestand, wo man uns freundlich totfordert. Aber das habe ich schon gesagt. Und deswegen ist es auch immer dasselbe, was die da so einen ganzen Tag verzeihen. Das war aber alles nicht so schlimm, wenn man da bloß sein Platzerl hätte, wo man sich zurückziehen kann. Aber das hat mir meine Zimmerkollegin ja richtig vergift. Ich hab gesagt, ich kann's hier nicht aushalten, es stinkt schon wieder nach Kass und sie, es riecht nicht nach Kass, Frau Binsberg, und ich wieder, aber genau riecht's nach Kass. Und die tat wieder ablängen und sagt nein. Und ich, da habe ich ja inzwischen Erfahrung nur, wo ist der Kass? Wo haben sie ihn in dem Zeug versteckt? Und da fängt die an und sagt, ich hätte sie denunziert. Der schlimmste Mensch im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant. Und wie die das gesagt hat, da war ich aber auf 100. Da habe ich mit Nachdruck gesagt, das ist gesundheitsschädlich und das haben die von der Raumpflege schon längst gesehen. Das brauche ich gar nicht melden, dass das nicht so bleiben kann. Und da fängt die wieder mit meinen Pflanzen an. Das kann auch nicht so bleiben, Frau Binsberg. Das ist schließlich kein Treibhaus hier. Ein Treibhaus? Der haben die scheinbar... Jetzt hätte ich fast was gesagt. Ich hab meine Blumenbank und die ist mir gestattet worden. Und die Blumenbank ist voll besetzt. Und mehr kommt nicht drauf, als wir drauf geht. Damit Schluss mit dem Kapitel. Ja. Und dann hat's ein Bladel angenickt und ein Däpfel verdraht. Ausgerechnet Kamelien, die sind so empfindlich. Wenn die blieren, da kannst du nicht umeinander drehen. Aber die tut das heimlich. Ich kann ja das so. Aber immer so in der Gemeinschaft, das ist auch nicht mein Fall. Immer zusammensitzen und singen und diskutieren. Und vorm Essen und manchmal auch danach, da der man singen, bloß weil der Herr Flatten einmal Chorleiter gewesen ist. Und ich kann gar nicht singen. Mein Vater hat immer gesagt, Agnes, du bist der erschlagene Nachtigall. Und dann draußen im Garten die ganzen Diskussionen wegen Gesundheit. Das geht um nichts anderes. Darmverschluss und Herzattacke und Nieren und Galle und Leber und Lung und Rheuma. So geht es ununterbrochen. Und dann verzeihen sie sich von den schlimmen Fällen im Heim und es ist ja meistens unappetitlich. Da hat eine Frau überall hingemacht, auf den Teppich, in einen Papierkorb, ins Waschbecken. Die hat da so einen Rappe gekriegt. Und eine andere Frau in der Siechenstation, die hat sich wund gelegen, da sind richtige Hautfetzen abgegangen. Und wenn die da ein Salm drauf deren, ich hab da manchmal so richtig einen Frosch im Hals, wenn ich das höre. Aber es gibt so Frauen, die können sich da dran weiden, auch am Tod. Wir haben da so eine Friedhofshyäne, die muss bei jeder Beerdigung, da muss die dabei sein. Die ist in der Beziehung richtig gierig. Einmal hat sogar eine Kühlzelle besichtigt, mit einem Toten drin. Da war ein Mann vom Friedhof, der hat da zusammengehört und da hat die gesagt, ich bin verwandt und so weiter. Und da hat die das inspiziert. Der Sarg, der ist auf dem Gestein gestanden und Kacheln überall und oben so ein Apparat für die Kühlung. Und was die manchmal zum Verzeihen haben, da ist ja meine Zimmerkollegin ganz groß. Die sorgen alle ins selbe Häferl. Ein Selbstmörder, den haben sie erst nach 9 Tagen im Wald gefunden. Und da haben sie zuerst gedacht, der hat Boxhandschuhe an. So dick und blau-violett. Aber wie es richtig nachschauen, da waren seine Hände. Und sowas deren die verzeihen. Wenn ich einen Käse riech, da muss ich immer an die Sachen denken. Die verzeiht das, dass man sie freien kann, dass mit ihr noch nicht so weit ist. Die meinen, uns kann das nicht so schnell passieren. Ja, von wegen. Schnell tritt der Tod den Menschen an. Das braucht ja heutzutage noch nicht einmal ein natürliches Endsein. Da braucht man ja bloß rausgehen über den Zebrastreifen und schon bist hin. Im vergangenen März hat es einen alten Mann 15 Meter weggeschleudert. Den Rest hat man nicht mehr brauchen können. Aber man braucht das Heim ja nicht verlassen, dass man gefährdet ist. Was da im Altersheim passiert ist, das ist ja wirklich eine sprechende Meinung. Wie ich das gelesen habe, ich war wie vom Donner gerührt, dass das möglich ist. Die haben sich gestritten und dann hat die eine, die war auch noch Bein amputiert, die hat angefangen, Zündhölzer sammeln. Und Benzin, also Reinigungsbenzin. Und immer mehr Zündhölzer, das waren schätzungsweise 2000 Stück. Und die hat es übers Bett verstreut. Das heißt, zuerst hat sie ein Benzin übers Bett geschickt, wie er die andere geschlafen hat. Und dann Zündhölzer 2000 Stück. Und dann hat sie selber 20 Schlaftabletten genommen und dann das Bett angezündet. Und das ist gleich losgegangen, zack! Und die andere ist gleich in die Hege gefahren und schreit und kann nicht raus. Und da packt die andere, Bein amputierte mit den 20 Tabletten, da packt die einen Krückstock und hält sie an einem Spui fest und haut auf, dass die aus dem brennenden Bett nicht rauskommen. Und aufgekaut und immer bloß aufgekaut, bloß nur aufgekaut und auf und aufgekaut und aufgekaut und immer bloß aufgekaut und auf und aufgekaut, aufgekaut. Sie hörten Lebensomt von Dieter Kühn und Martin Sperr. Es sprach Therese Giese. Regie Martin Sperr. Produktion Bayerischer Rundfunk 1973.